Kundgabe 1153. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.10.1939. Naturerscheinungen. Temperatur. Stern. Voraussagen. Es eilet die Zeit und der Menschensinn ändert sich nicht. Es gehen unzählige Seelen zugrunde, so der Herr ihnen nicht in letzter Stunde noch seine Liebe anträgt und ihnen den entsetzlichen Untergang alles Irdischen vor Augen führt. Und daher achtet der Tage, die sich wesentlich unterscheiden werden von der sonst üblichen Jahreszeit. Je niedriger die Sonne steht, desto helleren Schein wird sie von sich geben. Und es wird eine ungewöhnliche Temperatur die Menschen in Erstaunen setzen. Und dies wird Anlass geben zu Vermutungen aller Art. Man wird teils hoffnungsfroh der kommenden Zeit entgegensehen, teils ängstliche Bedenken haben. Und es wird der Mensch geneigt sein, ein übernatürliches Walten anzuerkennen. Jedoch gedenken die wenigsten ihres Verhältnisses zu Gott. Sie erkennen es nicht, dass Gott selbst ihr Denken sich zuwenden möchte. Sie bemühen sich auch nicht, einen Zusammenhang zu suchen in den außergewöhnlichen Naturerscheinungen. Ja, sie gewöhnen sich sehr schnell daran und ziehen nicht den geringsten Vorteil daraus für ihre Seele. Denn so sie nur aufmerken möchten, würde ihnen der Ruf aus der Höhe verständlich sein. So sie aber ihres Verhältnisses zum Schöpfer nicht gedenken, bleiben sie irdisch gesinnt und nehmen nichts ihnen geistig Gebotenes an. Und es sind alle diese außergewöhnlichen Naturerscheinungen Äußerungen des geistigen Wirkens jener Kräfte, die Gott untertan sind und willig, ihm zu dienen. Es werden sich erneut geistige Strömungen bemerkbar machen und diese den Menschen in Erscheinung treten, auf mannigfache Art. Und doch wird der Menschheit denken, sich wenig damit befassen. Denn ungeheuer wirket auch die Macht der Finsternis. Und diese kämpft gegen alles geistige Erkennen. Sie sucht abzuschwächen das Göttliche, und so wird die Menschheit nur immer irdischem Geschehen Beachtung schenken und dem Wirken der Gottheit in der Natur teilnahmslos gegenüberstehen. Obgleich in sichtlich wohltätiger Weise die Menschen davon berührt werden. Nur eine kleine Zahl sieht Gottes Hand sich den Menschen entgegenstrecken und suchet die Mitmenschen aufzuklären. Doch nur die Wohltat, die körperlich spürbar ist, erkennt man an, nicht aber eine Weisung von oben, die eine Änderung des menschlichen Denkens bewirken soll. Und in diese Zeit des Wohlbehagens, hervorgerufen durch außergewöhnliche Wirkung der Sonne, zu ungewöhnlicher Zeit, fällt ein Ereignis, das auch jedem geistig Blinden zu denken geben sollte. Es löst sich ein Stern vom Firmament und verändert seine Bahn. Es wird dieser Stern eine Leuchtkraft haben, die alle anderen weit übertrifft. Er wird hell erstrahlen des Nachts und sich der Erde nähern, so dass auch diese Erscheinung wieder ungewöhnlich ist für die Menschen und doch gleichzeitig ein Beweis dessen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde alle Gewalt hat und also auch den Sternen ihre Bahn vorschreibt nach seinem Willen. So dieser Stern sichtbar ist, geht die Menschheit immer mehr dem geistigen Wendepunkt entgegen. Es wird ihr so viel Hilfe geboten in geistiger Beziehung, dass sie wahrlich nur ihren Willen benötigt, um diese Hilfe sich anzueignen. Doch ihr Sinn wird immer verstockter, ihr Denken immer verblendeter. Und es ist die Zeit nicht mehr fern, deren der Herr Erwähnung tat auf Erden, dass eine Tür aus ihren Angeln gehoben wird, so der Mensch sein Herz verschließet allen geistigen Strömungen. Es wird das Licht leuchten auch dort, wo es gemieden wird, denn der Lichtstrahl wird so hell sein, dass er alles durchdringet, und es wird sehen müssen, auch der geistig Blinde. Nur wird sein Wille dennoch ablehnend sein, und das Ende wird sein, dass er von dem Licht verzehrt wird. Denn alles, was hell, Licht und klar ist, bannet die Finsternis. Und es besieget das Licht die Finsternis insofern, als die Dunkelheit weichen muss, wo einmal das Licht der Wahrheit sich Bahn gebrochen hat. Und es wird die Lüge und der Schein in sich zusammenfallen, jedoch die Wahrheit wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.